Deutschlandfunk. Corso. Vielleicht nicht mit einem Paradies, aber zumindest damit, immerzu auf tolle neue Weise mit Freunden in Kontakt zu stehen, damit wirbt Facebook. Klar, das hat einen Preis. Wir zahlen mit unseren Daten. Facebook sammelt die, weiß, wofür wir uns interessieren, blendet passende Inhalte ein und andere aus. Facebook verändert unsere Kommunikation, ist Einfallstor für Populismus. Facebook zensiert, ohne dass die Kriterien unbedingt einleuchten. Und trotzdem ist es ja das größte Netzwerk der Welt. Also, Facebook nutzen? Ja, nein. Unsere Autorin ist da auch hin und her gerissen und hat einen selbstkritischen Blick auf ihr Facebook-Verhalten geworfen. Das kleine blaue Logo mit dem F drauf. Wie oft klicke ich wohl auf meinem Smartphone täglich drauf, um zu schauen, was bei Facebook so los ist? Viel zu oft wahrscheinlich. Mein Name ist Katharina Wilhelm. Ich arbeite als Radiojournalistin auch häufiger in der Facebook-Heimat Kalifornien und pflege ein ambivalentes Verhältnis zu Facebook zwischen amerikanischer Begeisterung und deutscher Skepsis. 1,8 Milliarden Nutzer hat das größte soziale Netzwerk der Welt. Und natürlich sollen es noch mehr werden. Jemand wie Mark Zuckerberg wird nicht aufhören, bis jeder auf der Welt auf seine Facebook-App starrt. Das sagt Antonio Garcia Martinez. Er hat 2 Jahre lang bei Facebook, unter anderem im Werbedepartment, gearbeitet, bis er gekündigt wurde. Danach hat er ein Insiderbuch über die Arbeit bei Facebook geschrieben. Ich ging nach meinem Vorstellungsgespräch auf die Toilette und da saß ein Typ neben mir auf dem Klo und programmierte Facebook-Codes. Ich realisierte, dass der ganze Ort roch, als ob die Menschen dort lebten, wie in einem Studentenwohnheim. Man arbeitet eben nicht einfach bei Facebook, sondern es wird dein Lebensinhalt. Facebook hat in den vergangenen 12 Jahren sicherlich das Leben von einigen Menschen geändert, im Positiven wie im Negativen. Ein negatives Beispiel ist Hate Speech, also Hassrede. Vor allem in Deutschland steht das Netzwerk seit Jahren in der Kritik, zu wenig dagegen zu tun. Einer der Kritiker ist Konstantin von Notz, Sprecher für Netzpolitik bei den Grünen, der mir erklärt, dass seine Geduld schon lange am Ende ist. Facebook hat, obwohl alle sehr geduldig waren, eben bis heute keinen adäquaten Umgang mit diesem gesellschaftlich mega relevanten Thema gefunden. Facebook ist ein milliardenschwerer, börsennotiertes Unternehmen und das muss sich an Recht und Gesetz halten. Doch genau da hakt es zwischen der deutschen Gesetzgebung und dem Verständnis von US-amerikanischer Redefreiheit. Die wertet Hassrede erst dann als strafbar, wenn beispielsweise konkrete Gewalt angedroht oder dann auch vollzogen wird. Chan Yo-Yun ist ein Anwalt aus Würzburg, der Facebook gleich 2-mal verklagt hat, wegen Duldung von Mordaufrufen, Gewaltandrohungen und Holocaustleugnungen. Schockiert war Yun davon, wie sich Facebook als Unternehmen verhalten hat, erzählt er mir. Facebook verhält sich wie ein Glücksspielbetreiber, der in Malta sitzt. Sie verstecken sich vor dem Recht. Und das ist ein Ansatz, wo man mit geringen Mitteln gesetzliche Änderungen durchbringen könnte, wenn man zum Beispiel eine Verpflichtung, wie sie jedes Presseorgan hat, aufnehmen würde. Für mich als Journalistin ist Facebook allerdings kein Presseorgan, vergleichbar mit Radio, Zeitung oder TV. Es ist ein milliardenschweres Unternehmen, das sein Geld fast ausschließlich mit Werbung verdient. Und da bedeuten gut geklickte Beiträge Aufmerksamkeit, also wiederum auch hohe Werbeeinnahmen. Passt da eine journalistische Sorgfaltspflicht überhaupt hinein? Genau die fordern aber nun vermehrt deutsche Politiker angesichts der Falschmeldungen, der Fake News auf Facebook, die beispielsweise während des US-Wahlkampfs gestreut wurden. Facebook hat zumindest auf diese Entwicklung reagiert und angekündigt, dass es unter anderem einfacher werden soll, Fake News zu melden. Außerdem wollen sie mit externen Faktencheckern zusammenarbeiten. Dass Facebook mehr Verantwortung übernehmen möchte, das glaube ich nach meinen Recherchen nicht. Regulierungen von außen sind Facebook, ähnlich wie den anderen Silicon Valley-Firmen, höchst zuwider. In die Karten lassen sie sich ungern schauen, auch nicht unbedingt von Journalisten. Hat das etwas an meinem Nutzungsverhalten geändert? Nein. Das sagt auch schon viel über den Einfluss aus, den Facebook innehat.